Jeder Pisser mit nem Beat träumt vom Rapstar-Life. Jeder will das Deck, doch keiner will der Metzger sein. Ich hol die Machete raus und mach den Drecksjob. Ich mach den Drecksjob, ich mach den Drecksjob. Steig ich in die Bahn, dann um meinen Opa zu schlagen. Um ihn in Ohnmacht zu schlagen? Nein, ihn ins Koma zu schlagen. Oh, mit dem Sprengstoffgürtel auf das Blechgelände in die Menschenmenge und kill 60 Menschen. Und nach einem Schlag denkst du, dich hätte ein LKW überfahren, als wär's auf dem Weihnachtsmarkt. Ich mach den Drecksjob. Ihr seid Hunde, die blöffeln und eine neue Flamme, sie ist unter nem Löffel. Yo, ich spit unfassbar fresh, als ob ich Mundwasser ex. Und mein Cashflow liegt überm Schnitt wie ein Wundpflaster. Yes. Alles Baba soweit, ja, alles Hammer zur Zeit. Ich kann nicht klagen, als lässt dich in Guantanamo ein. Deine Mama kommt rein, macht erst auf brav und bescheiden, doch fickt dann hart mit der Zeit, wie Marty McFly. Ich mach den Drecksjob. Und die Hure ist am Nerven, weil sie meint, dass wir nach einmal Blasen ausgehen wie Geburtstagstortenkerzen. Jeder Pisser mit nem Beat träumt vom Rapstar-Life. Jeder will das Deck, doch keiner will der Metzger sein. Ich hol die Machete raus und mach den Drecksjob. Ich mach den Drecksjob, ich mach den Drecksjob. Jung, brutal, gut aussehen, wir sind Baker Mike. Wir schlachten deutsche Rapper und zwar Texas-like. Ich hol die Motorsäge raus und mach den Drecksjob. Ich mach den Drecksjob, ich mach den Drecksjob. Rapper geben sich Mühe, wollen Mädchen verführen, doch kommen nicht in den Club mit PSG-Trainingsanzügen. Notensöhne hüpfen rum wie Super Mario und sehen so aus, als kämen sie vom Fußballstadion. Muhammad Ali Flow, fick dein Benz Louis Film. Du gehörst in die Küche, weil's mein Feng Shui bin. Ich mach den Drecksjob, fick auf eure Radionummern. Ich schieb mit Bitches aus dem Radio Nummer. Ich hab das Nokia auf Tasche, denn iPhones sind nicht safe. Ich komm mit 52 Zehen wie ein Leibniz Butterkeks. Verteil im Club das Age und tickte schon Crack in der Szene. Da rief der Arzt bei Sunnys Geburt: Es ist ein Mädchen. Ich mach den Drecksjob. Und jeder Diego versus Scheiße. Ey, Scheiße, wer der Sieger bei Diego versus Scheiße? Ich bin Steigers Frau, die Hof fällt so dramatisch ins Koma. Man meint, dass sie den Ohnmachtsanfall im Theater geprobt hat. Jeder Pisser mit nem Beat träumt vom Rapstar-Life. Jeder will das Deck, doch keiner will der Metzger sein. Ich hol die Machete raus und mach den Drecksjob. Ich mach den Drecksjob, ich mach den Drecksjob. Jung, brutal, gut aussehen, wir sind Baker Mike. Wir schlachten deutsche Rapper und zwar Texas-like. Ich hol die Motorsäge raus und mach den Drecksjob. Ich mach den Drecksjob, ich mach den Drecksjob. Ferris MC, der Penner sieht aus wie nach nem Säureattentat, der zu viel Fäuste abbekam von nem deutlich harten Schlag. Er hört Geräusche nachts im Park, während er mit Neunern schaffen war und sein Nuttens und Zuhälter sein Zigeunervater war. Tschüss. So ich sie, um Ferris ihre Mütter nehmen will. Sie spenden dem 15-jährigen dünnen Mädchen Drinks. Die Bitches werden gefügig von dem Bier, denn nur so können die zwei ihre Physis kompensieren. Ich steh bei den anonymen Junkies mit Teilen vorm Eingang und quatsch Typen an mit Komm, Bruder. Einmal ist keinmal, denn ich hab selbst beim Gangster-Rapper mit Fahrradschläuchen erwürgen. Steht sein Auge aufs Geschäft wie abergläubische Türken. Stapel Euros im Viertel, bleib ein Mann mit Cojones. JWG rollt durch das Land wie ne Panzerkolonne. Ich mach den Drecksjob und pfleg mein Benz mit Lackpolitur und Joy den Alanis Afro-Frisur. Jeder Pisser mit nem Beat träumt vom Rapstar-Life. Jeder will das Deck, doch keiner will der Metzger sein. Ich hol die Mache raus und mach den Drecksjob. Ich mach den Drecksjob, ich mach den Drecksjob. Jung, brutal, gut aussehen, wir sind Baker Mike. Wir schlachten deutsche Rapper und zwar Texas-like. Ich hol die Motorsäge raus und mach den Drecksjob. Ich mach den Drecksjob, ich mach den Drecksjob.